zu. Gute Ruh, gute Ruh, tu die Augen zu. Wandre du müde, du bist zu Haus. Die Treu ist hier, soll's fliegen bei mir. Die Treu ist hier, soll's fliegen bei mir. Bis das Meer will trinken die Bächlein aus, bis das Meer will trinken die Bächlein aus. Will betten dich kühl auf weichen Pfühl, will betten dich kühl auf weichen. Stallenen Kämmerlein. Heran, heran, was wiegen kann. Heran, heran, was wiegen kann. Woget und wieget den Knaben mir ein. Woget und wieget den Knaben mir ein. Wenn ein Jagdhorn schallt aus dem grünen Wald, wenn ein Jagdhorn schallt aus dem grünen Wald, will ich sausen und brausen wohl um dich her. Blickt nicht herein, blaue Blümelein. Blickt nicht herein, blaue Blümelein. Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer, ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer. Hinweg, hinweg von dem Mühlensteg, hinweg, hinweg, böses Mägdelein. Dein Schatten nicht erweckt. Wirf mir herein dein Tüchlein fein. Wirf mir herein dein Tüchlein fein. Dass ich die Augen ihm halte bedeckt. Dass ich die Augen ihm halte bedeckt. Gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Und der Himmel